herzlich willkommen zum Uncast Episode 527, jetzt erst recht V2. Ja, ein Titel, der erst am Ende heute zum Tragen kommt, ja. Aber umso mehr kann man sich drauf freuen. Oder auch nicht drauf freuen, ja, je nachdem. It's Rant Time, ja, aber erst später. Erstmal geht's los mit einer interessanten Meldung. Und zwar, dass Huawei, die tatsächlich jetzt ein Patent eingereicht hat, um einen Fingerabdruckscanner auf dem ganzen Bildschirm zu haben, beziehungsweise zumindest den Fingerabdruck einscannen zu können. Ich hatte da kurz noch mal drüber gesprochen und habe noch gesagt, Mensch, wie soll dann das gehen? Die Patentveröffentlichung hat zwar hier keine Details, aber es macht klar, dass es in der Tat so ist, dass man mit dem Fingerabdruck auf dem ganzen Display des Handys dieses entsperren kann. Man kann auch Bereiche festlegen, in denen es nicht funktionieren soll, aus Absicht, aber generell könnte man es überall machen. Das wäre natürlich ein großes Ding, muss man sagen, weil das würde die Benutzung des Phones, vor allem für die Leute, die das ständig entsperren, also nur mal kurz einen Blick drauf riskieren, ja, und dann gleich wieder ausmachen und so. Da tue ich mich immer ertappen, ne? Und da wäre das natürlich schon eine sehr schöne Sache. Aber das ist ja nur ein Patent, Antrag auch noch. Ob der jemals auch wirklich in der Praxis umgesetzt wird, das ist alles andere als sicher. Allerdings ist diese Technologie schon sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das auch über Huawei hinaus gerne genutzt werden würde. Von daher macht so ein Patentantrag auf jeden Fall Sinn. Qualcomm möchte Chips an Huawei liefern, trotzdem, dass es ja diesen US-Ban gibt gegen Huawei, ist nicht verwunderlich. Die Firmen sind in den USA sind häufig nicht einverstanden. Huawei möchte aber jetzt tatsächlich Verhandlungen führen mit dem mit der Regierung der USA, damit sie weiter Chips, Prozessoren etc. an Huawei liefern dürfen. Es ist für mich auch nicht ganz klar, warum das nicht gehen sollte. Ja, denn dadurch hätte ja eine US-Firma, ja, nur Vorteile. Das heißt, wenn die trojanischen Pferde, ich meine natürlich die amerikanischen Prozessoren, ja, von den USA nach China geliefert würden und dort in die Huawei-Geräte eingebaut werden würden, dann wäre das ja kein Ding. Da würde ja kein Schaden entstehen. Ja. Andererseits natürlich diese Nutzung verbieten von amerikanischen Technologien, die wäre ja zumindest noch dahingehend zielführend, dass eben Huawei keine eigenen Prozessoren mehr herstellen darf, was auch tatsächlich der Fall ist. Ja, also das Mate 40 wird voraussichtlich das letzte Gerät sein mit einem Kirin-Prozessor. Die Prozessorreihe ist eingestellt worden. Vermutlich, so spekulieren alle, wird MediaTek der neue Lieferant werden für Huawei an Prozessoren. Und da ist eben Qualcomm aufmerksam geworden, sagt, nee, langsam mal, wir würden schon gern liefern. Ja, und unsere Prozessoren sind sehr performant, von daher wären wir ja in einer guten Position, dass vielleicht die Huawei-Geräte demnächst mit Qualcomm-Chips ausgestattet werden, statt mit MediaTek. Ja, sofern es eben die US-Regierung genehmigt. Ja, genau. Gut, da ist natürlich da ist noch keine Entscheidung anhängig, von daher, ja, mal gucken. Je nachdem, wie der Präsident der USA gerade gelaunt ist, wenn er diese Nachricht dort bekommt oder das vorgeschlagen bekommt, wird er dann entweder Ja oder Nein sagen. Ja, was denn? Ja, kann Huawei nur hoffen, dass, was das ist, nicht gerade, dass er nicht gerade eine Fliege auf die Nase gepiesackt hat, sonst wird's abgelehnt. Ja, weiß nicht. Nach was für Kriterien mittlerweile im Weißen Haus entschieden wird, so wird gewürfelt oder basiert alles nur auf Wutausbrüche? Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls Xiaomi hat offiziell das Xiaomi 10 Ultra vorgestellt und ist gleich zum besten Kamerafone geworden, das es gibt. Yeah. Genau, ich meine, klar, ne, ist ja alles extrem objektiv, ne? Und wenn ich mir die Tests als da angucke, ja, ich habe wirklich einen Test gesehen, Leute, da habe ich mich kaputt gelacht. Da haben die ernsthaft gesagt, das OnePlus Nord wäre schlechter als das neue Gerät, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ja? Ich habe mich beinahe kaputt gelacht. Auf einer anderen Seite habe ich dann gesehen, wie jemand die Gcam auf dem OnePlus Nord installiert hat. Und dann war klar, welches Gerät hardwaremäßig komplett überlegen ist. Ja? Und wenn man ernsthaft so eine 12-Megapixel-Knipse ja, mit einem High-End-Sensor vergleicht von OnePlus. Ich meine, ich halte von dem OnePlus Nord nicht viel, aber wenn man das ernsthaft vergleicht, dann kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln, ja, Leute. Also wirklich, ne? Das kann wunderbar softwaremäßig gerendert sein, alles klar, nur die Details sind trotzdem besser, weil eben die Auflösung unendlich viel höher ist, ja, als bei dieser, ja, vorsintflutlichen Dino-Knipse. Okay? Gut, aber wir waren jetzt bei dem Xiaomi Mi 10 Ultra. Ja. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, ja, 6,67 Zoll, 2340x1080 Bildpunkte Auflösung, eigentlich alles so, wie ich das auch schon mal gesagt habe. Ja, die Gerüchte waren da also sehr, sehr zutreffend. Ja. Der Hauptkamerasensor hat eine Auflösung von 48 Megapixel. Moment. Es sind noch weitere zwei Kameras drin, also 12 Megapixel und 48 Megapixel mit jeweils Telefotolinse, zweifach und fünffach optischen Zoom. Da hat man auch gute Arbeit geleistet mit dieser Kombination, nicht schlecht. Das heißt, da kann man richtig schön zoomen. Das wird einem dann sehr positiv auffallen. Das ist nämlich wichtiger als alles andere. Snapdragon 865 Chipsatz, 16 GB RAM, 512 GB interner Speicher. Auch das sind natürlich wunderbare Leistungsdaten. Ja. UFS 3.1, auch damit wird schnell auf den Speicher zugegriffen. Flüssigkeitskühlsystem integriert und Wi-Fi 6 Support. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Honor Wi-Fi-Router hat, kann man auch die volle WLAN-Geschwindigkeit nutzen. Eine schöne Sache. Und natürlich das Fast-Charging-System von 0 auf 41% in 5 Minuten und voll aufgeladen in 23 Minuten. Das ist natürlich der Hammer beim 4500 mAh Akku. Das heißt 120 Watt Wire Charging. Absolut Hammer, muss ich sagen. Ja. 50 Watt Wireless Charging, ja, ist ebenfalls mit integriert. Ist schon nicht übel. Ja, und somit hat man dann eben Schönes Gerät, das allerdings auch nicht ganz billig ist. Die größte Version knackt natürlich meine magische Grenze 1700 US-Dollar. Ja. Allerdings, wie gesagt, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, das ist schon super gut. Für 863 Dollar gibt es immerhin schon die 12 GB Version mit 256 GB. Und da würde ich mich dann damit auch erstmal zufrieden geben. Ja, tatsächlich, klar, ich würde die andere Version auch nehmen, aber eben nicht zu dem Preis. Anfangen tut das Ganze allerdings auch bei 762 Dollar, 8 GB RAM und 128 GB Storage. Nur, ich muss hier ganz klar sagen, wenn man mal guckt, wo der Preis jetzt anfängt, 762 Dollar, das ist eben nicht der Preis, den man von einem Xiaomi-Telefon gewohnt ist. Ich möchte nicht sagen, dass der Preis nicht angemessen ist, ja, sogar gut ist. Ja. Aber, naja. Also zumindest gut, dass der Preis 863 für 12 GB und 256 GB Storage. Der Preis für 8 GB und 128 GB ist definitiv zu teuer. Aber ja, trotzdem ist das Problem eben, dass das für Xiaomi oder für diese Xiaomi-Nutzerschicht, sage ich mal, ja, eher ein Schock ist. Ja, also man erwartet einfach, dass es günstiger ist, genauso wie damals die Nexus-Geräte von Google, als die dann auf einmal ein so extrem teures Gerät rausgebracht haben. Ja, das hat ein richtiger Schock gegeben und von diesem Schock haben sich viele nicht erholt und seitdem eben die Nexus-Reihe inklusive der Pixel-Reihe absolut gechust, deswegen, weil eben hier die Erwartungen absolut enttäuscht wurden. Ja, man hatte ein super günstiges, geniales Gerät erwartet und was hat man bekommen? Ein, naja, okay Gerät, ja, zu einem vollkommen überzogenen Preis. Ja, und das ist eben das, was hier gerade bei dieser Sache schockiert. Wenn Apple ein neues Gerät rausbringt für 1400 Euro oder so, dann ist das weniger Schock, als wenn Xiaomi ein Gerät für 762 Dollar rausbringt. Ja. Einfach, weil von dem einen erwartet man es und von dem anderen ist man vollkommen überrascht, wird man vollkommen weggepustet von diesem hohen Preis für so ein Gerät. Also das ist wirklich eine Schwierigkeit, denke ich, wo zumindest außerhalb von China Xiaomi haben wird. Ich kann mir vorstellen, dass innerhalb von China das dann ganz anders ankommt. Da ist man da wohl auch, sieht man das wohl auch anders. So, Android TV ist ja eine Sache in letzter Zeit immer wieder. Und es sieht tatsächlich so aus, als ob jetzt immer mehr Aufwertungen für Android TV kommen, ja. Zum Beispiel Instant Apps, Cast Connect, also so, dass man das quasi genau wie ein Chromecast nutzen kann, ja. Aber auch zum Beispiel die PIN-basierten Einkäufe, die man jetzt machen kann mit dem Android TV, also diese Plattformen, die mit integriert werden, zumindest mal in den USA. Bei uns wird es sicherlich auch kommen, Cast Connect bestimmt, ja, mit dieser Einkaufsplattform, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich kein Android TV habe. Aber ich muss mich halt da dann drauf das verlassen, was eben hier so geschrieben steht. Und da ist es eben bei hiesigen Medien da mau, ja, da was zu lesen. Entsprechend kann ich eigentlich fast nur den Status sagen, den es eben jetzt in den USA gibt. Ja. Die Updates, die Android TV-Geräte bekommen und damit auch die neuen Funktionen, ja, da können sich die Benutzer freuen. Ja, also die Updates kriegen auch bestehende Android TV-Nutzer, sofern es natürlich möglich ist, ganz klar. Die fangen von heute ab schon an, ja, beziehungsweise heute war 11. August, ne? Nein, ne? Also damals, als die Meldung hier geschrieben wurde, hieß es heute und das war 11. August. So nicht, dass er jetzt komplett durcheinander kommt. Ich denke, dieses wäre eine Aufzeichnung von 11. August. Nein, ist es nicht. Wir haben heute den 17. August, ja, 6:19 Uhr. Genau. Gut, gut. Darf man hier gespannt sein und was das hier bringt, ja, was es hier kommt. Und hoffentlich funktioniert das Cast Connect besser als die Chromecasts, zumindest mal die 4-Ultra-Generation, die funktionieren nämlich fast gar nicht mehr richtig. Die verlieren die Verbindung zum Smartphone, die haben Probleme mit der Synchronisierung, aber das ist nichts Neues. Die sind eigentlich nicht mehr praktikabel zu nutzen bei mir. Jedes Mal, wenn ich das aus irgendwelchen Gründen, das ist ganz selten, aber wenn ich das mal nutzen muss, dann ist es wirklich ein Graus. Das muss ich schon sagen. Ja, also, da war das schon mal besser. Huawei Mate X2, da sind Renderings aufgetaucht. Es soll tatsächlich ein neues faltbares Smartphone von Huawei geben. Ehrlich gesagt, da halte ich das für Geldverbrennung. Scheinbar geht es noch Huawei noch ziemlich gut, so würden sie sowas nicht machen. Also vielleicht wollen sie auch einen Blick einfach in die Zukunft hier zeigen. Ich weiß nicht, jedenfalls, ich halte von diesen faltbaren Smartphones nichts, also die faltbaren Displays. Aber es gibt jetzt ein neues Designmuster, da wird das Display wenigstens mal nach innen gefaltet, statt nach außen. Ich meine, ein Display nach außen zu falten, das ist ja das ist mondial bescheuert. Ja, damit hat man dann auch sichergestellt, dass das Display möglichst viel Schaden abkriegt, wenn man es irgendwo einsteckt oder sowas. Ne? Ich meine, das ist total unbenutzbar dann. Ja. Nach innen ist es schon ist schon was anderes, dann ist es das Gerät zumindest mal geschützt. Übrigens ist hier noch auf der linken Seite eine Leiste, ja, wo man sehr schön noch Status-Sachen einblenden kann, also richtiges Display ist da dran, ja, Uhrzeit, Wetter etc., wo auch die Selfie-Kamera beispielsweise ist. Ja. Gar nicht so schlechte Idee, meiner Meinung nach. Und vielleicht wird das ja dann auch so ausgeliefert werden. Allerdings, ganz klar, von Preis her erwarte ich nicht, dass es auch nur in die Nähe von einem vernünftigen Angebot kommt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht wird es besser als das Microsoft Surface Duo. Das soll ja am 10. September auf den Markt kommen. Ich habe ja noch gesagt, naja, für Businessleute gar nicht schlecht, wenn der Preis stimmt, ja, kann aus dem Teil schon was werden. Diese Hoffnungen haben sich jetzt in Luft aufgelöst, um sozusagen wurden mit einer Fehlentscheidung weggewischt. Wer ist auf die Idee gekommen, dieses Teil für $1,399 anbieten zu wollen? Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. So dumm werden doch noch nicht mal die Firmen sein, sich ein solches Gerät zu dem Preis zu holen. Die Dual Screens sind aufklappbar und zwar in der Form, wo ich es sogar gut finde. Also das war wirklich schön. Schade, ich bin richtig sauer, das wäre eine Alternative gewesen, ja. Und dann kriegt man eben zwei 5,56 Zoll Displays zusammen, macht das sowas wie ein 8,1 Zoll Display, okay, ne? Und Snapdragon 855. Und jetzt hört ihr schon klingeln. Moment mal, da hat sich doch versprochen. Ne, 865 oder 850 plus natürlich. Ne. Snapdragon 855. Jetzt kommt der Hammer. 6 GB RAM. Wow. 11 Megapixel Kamera. Eine einzelne 11 Megapixel Kamera. Sowohl für Frontfacing als auch für Fotos zu machen. Gleich. Ja, zählt das? Also, das ist verrückt. Verrückt! Ja. Eine einzelne Kamera mit 11 Megapixel. Geil. Das ist wieder Microsoft, wie es leibt und lebt. 3460 mAh Akku, damit man auch garantiert nicht über den Tag kommt, wäre noch schöner, ne? Also wenn man so ein faltbares Gerät hat und man kommt damit über den Tag, ne? Also das geht gar nicht. Und $1,399. Wow. Also damit machen sie wirklich Google Konkurrenz. Ja. Das müsste ich mal durchrechnen, ja, was da verrückter ist, was Google momentan anbietet an Preis-Leistung oder was Microsoft ab dem 10. September anbietet. Also ich hoffe, dass der Preis sich noch also mehr als um die Hälfte ändert. Ja, also so 599 € und das Teil wär ein gutes Angebot, wo ich mir dann auch wirklich holen würde. Ja. Aber das hier, das ist der absolute Hammer. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Ja. Also wenn es das bewahrheitet. Wow, willkommen im Google-Club, Microsoft. Yay. Und wieder ein Gerät, dessen Namen nicht genannt werden darf. Yay. Nein, ich werde noch nennen, denn es ist ja noch so neu. Und es ist ja eher noch gar nicht auf dem Markt. Waren wir ab dem 10. September und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die letzte Telegram-Beta-Version, und da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht ist. Die haben jetzt Video-Calls hinzugefügt, also Videotelefonie, ja. In der Beta-Version, wo ihr gemerkt, in der letzten, ne? Nicht in der Vollversion. Und ich hab das deswegen so gefragt, weil das bedeutet, dass Telegram bisher das nicht hatte. Ich meine, hallo, willkommen im 21. Jahrhundert. Wie jetzt? Keine Videotelefonie? Hallo? Ich verstehe auch das wiederum nicht, ja. Und doch, ich verstehe schon. Ich verstehe, dass es deswegen so wenig Nutzer hat. Ja, das ist heute absoluter Standard. Und das zeigt auch, wie arg im Hintertreffen solche Projekte eben sind, ja. Das ist noch nicht mal jetzt das Fehlen der Videotelefonie, sondern das zeigt, dass Telegram nicht auf dem technischen Stand ist von dem, was eben vom Messenger erwartet wird im Jahr 2020. Ja, das hat man schon im Jahr 2018 eigentlich erwartet, sowas. Ja. Und das ist eben genau das Problem. Und tja, von daher. Schön, dass Telegram jetzt in der Beta-Version diese Funktion hat. Umso schlimmer, dass es jetzt erst kommt und in der Vollversion dann noch nicht drin ist. Traurig, traurig, traurig. Ja, ich habe eine gute Idee. Line installieren, hat man alles. Top-Notch, High-End, Messaging, wunderbar. Klappt alles und sicher. Weiter geht's mit den Firmen, die Angst haben jetzt wegen dem WeChat-Ban. Ich hab's ja letzte Woche schon erwähnt. Oh. Trumpy hat wieder durchgedreht und will auch und hat es auch schon tatsächlich in die Wege geleitet. WeChat verbieten. Ja, also amerikanische Firmen dürfen nicht mehr mit WeChat zusammenarbeiten. Und ich habe letzte Woche darüber berichtet, was das heißt für Firmen wie Apple beispielsweise, die ja ihr iPhone dann nicht mehr oder die für das iPhone nicht mehr WeChat beispielsweise anbieten dürfen, ja, dass dann die Chinesen eben dieses Handy nicht mehr kaufen, weil das ist ein sehr wichtiges Bezahlmittel. Also es läuft alles über WeChat. Es gibt Geschäfte, wo man nur noch mit WeChat zahlen kann. Wenn man dort also kein Handy hat, dann kann man nicht bezahlen. Viele Straßenhändler setzen das auch voraus. Die wollen natürlich, das ist ja klar, ist ja viel besser für Straßenhändler, ne? Die wollen nicht hier in ihrer Tasche einen Haufen Geld haben. Nee. Die machen die Zahlungen über WeChat und brauchen sich dann über Überfälle keine Gedanken zu machen. Ja. So ist das. Also, das heißt, schlicht und ergreifend, man muss WeChat haben in China. Fertig. Punkt, aus, Ende. Und auch noch in einigen anderen Ländern, übrigens, das möchte ich auch noch anfügen, es gibt noch einige andere Länder außer China, wo man ebenfalls WeChat als absolutes Muss sieht. So. So ähnlich wie Line in Japan. Ja, also auch da kann man bezahlen mit Line. Da gibt es viele Funktionen, Services mit Line. Ja. Auch sogar wichtige Nachrichten der Regierung, Katastrophenmeldungen etc. kommen über Line. Das heißt, Line ist lebenswichtig in Japan. So verhält es eben für China mit WeChat. Natürlich, wenn die Leute dann diese Handys nicht mehr kaufen, wie letzte Woche gesagt. Nur jetzt ist was sehr Interessantes passiert. Die Firmen, also viele verschiedene amerikanische Firmen aus allen möglichen Bereichen, ja, verbünden sich gegen diesen Boykott und wollen erwirken, dass WeChat nicht gebannt wird. Ja, denn damit wären ihre Geschäfte in China faktisch lahmgelegt. Wie kommt das? Etwas, wo ich letzte Woche gar nicht dran gedacht habe. Wenn zum Beispiel solche Ketten wie Starbucks, McDonald's und so weiter kein WeChat, was sie jetzt tun, kein WeChat akzeptieren können mehr in der Zukunft, weil sie dürfen ja mit WeChat keine Geschäfte mehr machen, dann werden diese Leute auch nicht mehr in diese Geschäfte gehen. Denn nicht nur umgekehrt wird es vorausgesetzt, dass also die viele Firmen oder viele Geschäfte in China voraussetzen, dass jemand WeChat hat, sondern auch die Leute setzen voraus, dass die Geschäfte WeChat akzeptieren. Das stellt euch manchmal vor, ich meine, gut, in Deutschland ist es vielleicht nicht so, ist so leicht, sich das vorzustellen, aber stellt euch mal vor, Bargeld ist irgendwie schon, naja, also gibt es zwar noch, aber wer nutzt das noch? Ja, so. Und euer wichtigste Karte ist eure EC-Karte. Ich will ja gar nicht von Kreditkarten reden, aber nehmen wir mal an, bei uns, ne, die EC-Karte. Das ist wahrscheinlich das Szenario. So. Und jetzt stellt ihr auf einmal fest, okay, also das eine Geschäft, hier, da kann man nicht mehr EC-Karte zahlen. Die wollen Bargeld. Ich kann hier nichts zahlen mit der EC-Karte. Ja. Ja, was mache ich denn dann? Ja, genau, ich gehe dort nicht mehr hin. So sieht's aus. Und so wird es dann auch passieren. Das wissen die Händler. Ja, Starbucks beispielsweise. Ja, dort ist es normal. Man geht dorthin, das sind Kleinbeträge. Ja, bestellt sich einen Kaffee, hält es irgendwo an Tresen oder scannt einen QR-Code ab und dann ist bezahlt und fertig. Ja, man geht weg. Da kramt doch keiner mehr das Bargeld raus, wenn der überhaupt noch welche in der Tasche hat. Ja, das ist eine absolute Voraussetzung. WeChat. Ja, muss gehen. Ja, und das geht eben nicht. Und deswegen sind jetzt die Firmen in heller Aufregung, weil das wird massive Einbrüche geben in China. Möglicherweise werden die ihre Geschäfte dort gar nicht mehr führen können. Außerdem ist das WeChat auch ein wichtiges Tool zur Kundenkommunikation von der Firma zu dem Kunden. Service und so weiter, das alles wird gemacht über WeChat. Dürfen diese Firmen das nicht mehr machen, können sie also nicht, kann man also bei diesen Firmen nicht mehr bezahlen und Service kriegt man auch keines mehr. Dann kann man aufhören, dann kann man Laden dicht machen. Ja? Und genau das sehen die Firmen mittlerweile und versuchen das jetzt noch in letzter Sekunde zu stoppen, ja, sodass das aufgehoben wird. Und mal sehen, ob die das schaffen oder nicht. Das ist schon absurd, was da losgeht. Absurd ist meiner Meinung nach auch, was sich Epic hier leistet. Die denken wohl, nur weil sie Fortnite haben, können sie machen, was sie wollen. Also normalerweise bin ich ja eher so jemand, der sagt, nee, also wie soll man sagen, lieber gar kein App Store und alles frei, okay, ne, geht ja auch bei Android, ne, Fortnite kann man ja sideloaden, ne, kann man runterladen bei der Firma und oder im eigenen Epic Store, ne, ja. Aber jetzt will einfach Epic Games für Fortnite einfach diese 30% immer bezahlen. Beziehungsweise hat jetzt in dem Spiel illegalerweise, weil das in diesen Vertragsbedingungen sowohl vom Apple App Store als auch vom Google Play Store drinsteht, dass eigene Bezahlsysteme nicht integriert werden dürfen in die App. Ja? Und die haben das jetzt ignoriert, mit der Folge, dass zuerst Apple Fortnite aus dem App Store geworfen hat und dann hat Google Fortnite aus dem Play Store geworfen. Meiner Meinung nach richtig so. Ich meine, man muss sich doch mal grundsätzlich die Frage stellen. Meinen die Firmen, dass Google und Apple kostenlos alles machen? Das ist doch hirnrissig zu glauben. Die haben ja auch Server zu unterhalten. Da ist ja auch ein Service dahinter. Da ist ja die Plattform, die gewartet werden muss. Das sind viele Ausgaben. Ja, die machen natürlich schon Gewinn. Aber das sollen die ja auch, das wollen die ja auch. Oder meint ihr vielleicht, die Firmen wie Apple oder Google machen etwas, ohne Gewinn zu machen? Die Aktionäre von denen würden durchdrehen. Die würden den Laden dicht machen, ja, wenn die nichts mehr verdienen wollen. Dann wird die Führungsriege wird abgesägt und es kommt jemand im Management rein, wo Kohle machen will. Ist doch klar. Ja? Das ist ja keine Heilsarmee, weder Google noch Apple. Und von daher, wenn man in den Play Stores von Apple und Google etwas anbieten will, dann muss man eben auch diese Vertragsbestimmungen akzeptieren. Und diese Vertragsbestimmung bedeutet, dass auf alle In-App-Purchases, zum Beispiel Apple, 30% Einnahmen generiert. Das heißt, wenn dort etwas angeboten wird für 5 Euro, ja, dann bekommen die eben 30% von diesen 5 Euro. Fertig. Ja. So. Und ich meine, ich hätte ja für die Anbieter dort eine einfache Möglichkeit, ja, wenn die unbedingt eben jetzt 5 Euro wollen und jetzt das hier die 30% nicht abführen wollen, weil die sagen, nö, wir wollen 5 Euro haben. Dann habe ich ein ganz einfaches Mittel, ne? Einfach 30% erhöhen den Preis, ja? Und dann bekommt man das, was man will. Und Apple bzw. Google bekommt auch das, was sie wollen. Klar, in dem Fall zahlt natürlich der Nutzer, aber ehrlich gesagt, na, bei diesen, also so 30%, bei den kleinen Beträgen, die es da gibt, naja, vielleicht auch manchmal größere Beträge, ne, ist halt mal so. Diese Entscheidung, ich meine, das sind In-App-Purchases. Man kauft da nicht existierende Sachen. Okay? Was ich damit sagen möchte, ist, man bekommt eigentlich für gar nichts, bekommt man was. Okay? Das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil das ein vollkommen absurdes System ist eigentlich mit den In-App-Purchases, um es mal klipp und klar zu sagen. Jetzt, ihr bezahlt für nichts einen gewissen Betrag. Nichts in Form von, es ist nichts Reelles. Ihr bekommt nichts Reelles. Ihr bekommt In-Game-Gegenstände, also virtuelle Gegenstände, die im Spiel aufgebraucht werden können. Für diese Firmen ist es vollkommen freigestellt, was ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr 5 Euro ausgibt, was ihr für diese 5 Euro bekommt. Ja. Meistens ist es ja, ne, und das ist, wird ja auch in Europa geprüft, jetzt in vielen Staaten. Meiner Meinung nach ist das auch, finde ich, illegal. Ich hoffe, dass das auch bald verboten wird. Diese Schatztruhen, die man dann kauft und nicht weiß, was drin ist. Ja, Glücksspiel ist das sehr wohl, meiner Meinung nach. Aber das sind ja auch so Sachen, ne? Dann kauft man sich so eine Schatztruhe, die meistens arschteuer ist. Und dann, was ist drin? Müll. Ja, kauft man noch eine. Wieder Müll. Kaufen wir noch eine. Und irgendwann ist dann vielleicht mal was Interessantes dabei, was man wirklich haben wollte. Ja. Also die Firmen sind da vollkommen frei gestellt, was die da machen. Die können, wenn sie so eine Rüstung verkaufen beispielsweise, können die für 10 Cent verkaufen oder für 100 Euro verkaufen. Das ist dann vollkommen frei. Vielleicht kaufen dann weniger Leute mit 100 Euro, ja, aber, ne, irgendjemand wird es schon machen, um diese Überrüstung da zu haben. Oder sie können zum Beispiel Rüstungen machen mit weniger Statuswerte, ja, wo eben das Spiel nicht besonders stark beeinflusst, zu geringeren Preisen. Ist nun mal so. Also das heißt, es gibt gar nichts Echtes. Ja, wenn ich jetzt ein echtes Produkt habe, wie zum Beispiel, oh ja, ich nehme jetzt mal eine Packung Sojamilch, ne, so, die kaufe ich ein für 50 Cent und verkaufe sie für 1 Euro. Wunderbar. Habe ich jede Menge Gewinn gemacht, ganz toll. So, jetzt kommt der Einzelhändler und sagt, nö, geht nicht. Wir wollen von dem 1 Euro, wollen wir 30% haben. Ne? So, dreimal dürft ihr raten, was ich dann mache. Dann verkaufe ich diese Sojamilch für 1,30 Euro. Und dann kriegt der Markt seine, was weiß ich, 30% davon. Dann bin ich immer noch nah genug an dem Preis dran, was ich eigentlich haben wollte. Yay, cool, oder? So, wunderbar. Aber stellt euch mal vor, das sind reelle Sachen. Das heißt, ich kann da nicht hingehen und kann sagen, okay, dann zahle ich halt auch weniger im Einkauf. Das geht ja nicht. Ich kaufe die ja selbst ein und verkaufe die weiter. Das ist der Unterschied zwischen einem realen Produkt und einem virtuellen Produkt. Beim virtuellen Produkt, da besteht der Anfangswert, also der Einkaufswert bei null. Null sozusagen. Und ich kann frei bestimmen, was ich haben möchte. Ja. In der Skala von, wie ich abzocken will, okay? Also von daher habe ich überhaupt kein Erbarmen von Anbietern für In-App-Purchases, ja, dass Google oder Apple 30% haben wollen davon. Die sollten von mir aus 50% verlangen, wäre auch noch okay, weil das kein reeller Wert ist, ja? Ganz einfach. Und, Von daher zu sagen, man führt 30% der Einnahmen ab, ist Schwachsinn. Man führt, eigentlich führt man nur das ab, was man will. Ja? 30% teurer machen, dann führt man gar nichts mehr ab, rein rechnerisch gesehen. So. Ja? Also, naja, okay. Komplizierte Sache, aber kein Erbarmen. Und von daher finde ich es richtig, dass Google und Apple Fortnite jetzt rausgenommen haben aus dem Store, und ich hoffe, sie werden auch nicht klein beigeben. Gerichtsverhandlung ist anhängig. Epic hat geklagt gegen Google und Apple. Also lustig übrigens auch Epic wurde verklagt wegen Fortnite, weil die in Fortnite mal wieder, das ist ja nicht das erste Mal, Copyright-geschützte Motive genommen haben, in Form von irgendeinem Steinpark da, ja, genau. Das ist eingetragen, also geschützt, und so ein Park findet sich sehr ähnlich designmäßig in Fortnite, und der Betreiber des Parks hat jetzt geklagt gegen Fortnite, ne? Mal gucken, was daraus kommt, aber jedenfalls hoffe ich, dass hier auch entschieden wird, dass das rechtens ist. Letztendlich würde das nämlich bedeuten, wenn das nicht so entschieden würde, dass Apple und Google nichts mehr verlangen dürfen für diese für In-App-Purchases, beziehungsweise dass es denen ermöglicht wird, dass man eben an dem Store-System vorbei kaufen kann. Mal davon abgesehen, dass das ein sicherheitstechnisches Desaster wäre, wenn das ging, ja. Damit könnten die Firmen auf alle möglichen Bezahlsysteme leiten und zum Beispiel auch von den Nutzern verlangen, dass sie sich da anmelden und so weiter und so weiter. Das geht gar nicht, ja. Und deswegen finde ich das auch aus dreifachem Grund richtig. Einmal, weil ich da überhaupt kein Problem sehe bei In-App-Purchases, weil es eben auf einen Nullwert basiert, ja, es ist kein Wert vorhanden, diese Teile, die dort verkauft werden, sind nichts wert, ja, also sehe ich da auch kein Problem. Zweitens, aus Sicherheitsgründen, ja, und drittens, damit eben die Firmen ihre App-Stores auch weiter betreiben können, ja, ich meine, ist doch klar. Also, Epic macht sich da keine Freunde, gut, viele Gamer werden das natürlich anders sehen, ganz klar, weil die interessiert natürlich nur, dass sie die In-App-Purchases bekommen, aber das sollte man mal vielleicht darüber nachdenken, dass die Gamer eigentlich am wenigsten davon betroffen sein sollten, denn die Firmen können die Preise so anpassen, wie sie das wollen, wie ich eben gesagt habe. Ne? Also der Buhmann ist auf jeden Fall die Firma. Ja? Epic in dem Fall. Leute, es gibt ja immer wieder Meldungen von Google, die durchaus amüsant sind, dann nervig werden, dann traurig, wieder lächerlich und dann nur noch zu einem Kopfschütteln führen. Ich rede von der Messenger-Strategie von Google. Ja? G-Talk. Wow, cool. Wir hätten G-Talk noch haben sollen. Ja? G-Talk wurde auch erweitert, ne? Videofunktion, ne? Audiofunktion, wunderbar, alles klar. Nö, aber es musste ja dann auf einmal was anderes geben. Hangouts. Ja, Hangouts. Dass das eine Totgeburt war, war klar. Kein offenes System mehr. Proprietäres System, nicht mehr verfügbar, also nicht mehr zugreifbar von außen, ganz im Gegensatz zum G-Talk. Ja. Da hätte man drauf fußen können, ja. Aber nee, ist ja okay. Gut, auch die Open-Source-Community hat da Schuld gehabt, dass G-Talk vor die Wand gesetzt wurde, ja. Denn da gab es auch zu wenig Unterstützung von der Open-Source-Community. G-Talk hätte der de facto Open-Source-Chat-Standard werden können, aber tja, müssten sich beide an die Nase fassen, Google und die Open-Source-Community. Hangouts, da muss ich nur Google an die Nase fassen. Auch da haben sie viele Probleme nicht sehen wollen. Ja, ich habe es ja immer wieder gesagt, auch wenn es vielen Profis nicht gefällt, ja, die Authentifizierung der Telefonnummer wurde dann eben zum Standard durch Messaging-Apps wie eben die integrierte von Apple oder eben auch die WhatsApp-App. Ja. Also hat irgendwann dann Google gesagt, ja gut, okay, also wir machen was. Und zwar, wir machen die neue Messenger-Generation, ja, spalten die auf, einmal in Allo und in Duo. Allo, ja, war dann durch halbherzige Unterstützung von seitens Google schnell wieder weg vom Fenster. Ne? Das habe ich ja immer gesagt, also da muss man auf die Pauke hauen, wenn ein anderer Messenger eben schon 80% Marktanteil hat, dann kann man nicht einfach einen Messenger rausbringen und kann sagen, hier, ne, das ist der neue Scheiß, ne? Jetzt nutzt es mal. Und dann sagen alle nur so, hört ja niemand, nutze ich nicht, fertig. So. Tja, so ist es halt. Dann hat man was ganz Schlaues gemacht. Duo war gut angenommen worden, weil Duo war mit Abstand die beste Videotelefonie-App, als die rauskam. Ja. Deswegen konnte die schon ein bisschen Fuß fassen. Ja. Bis heute interessant. Dann hat jemand eine Idee gehabt, ja, okay, also ich meine, wir haben ja noch die Businesskunden, wir haben verdammte Verträge mit denen, wir können Hangouts nicht einfach abschalten. Also nennen wir das Hangouts Meet und Hangouts Chat. So, jetzt sind die Verträge schon lange also die meisten Verträge sind schon ausgelaufen, ja, jetzt heißt das Ganze Google Meet, ja, Google Chat hat es, glaube ich, also Google Meet heißt jedenfalls diese Video-Chat-Funktion und da hat man dann auch gleich bei Google gesagt, ja, okay, hier, wir integrieren das in ja, Gmail, wo ja auch schon Hangouts mal war und bis es rausgeschmissen wurde. Jetzt ist Meet drin. Ja, die Videotelefonie. So, jetzt kommt's. Jetzt war einer wohl bei Google besonders schlau und hat gesagt, ja, Moment mal, wenn wir jetzt Google Meet in Gmail integriert haben, was brauchen wir denn da nicht mehr? Duo. Weil wir haben ja jetzt Meet. Und jetzt will man wohl wirklich das wichtigste Videotelefonie-Pferd, wo Google hat, killen. für Google Meet. Ich fass es nicht. Die Schlagzeilen heute waren überall, diese Woche waren überall zu lesen. Ja. Google will Duo killen, um den Weg für Google Meet frei zu machen. Auf der einen Seite ist es natürlich das, was ich immer gesagt habe, man braucht eine App und nicht mehrere Apps. War ja absurd, dass es zwei Videochat-Apps gegeben hat. Nur, ich wäre doch hier auf jeden Fall auf Google Duo gesprungen, statt auf Meet. Ja, also das ist doch verrückt. Google Duo hat so viele Nutzer. Google Duo hat ein ausgezeichneter Namen. Google Duo ist FaceTime von Android. Viele Dritthersteller haben das auf ihren Smartphones standardmäßig installiert. Ja, beispielsweise auch Samsung. Und jetzt geht Google hin und sagt, nee, Meet, Google Meet ist das. Nein! Oh Gott. Also ob das jemals mit irgendwelchen Chat- und Videosystemen auf Google irgendwann mal was wird, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht mehr. Also Google kann nicht in Chat machen. Die haben das nicht drauf. Vielleicht kapieren die das nicht, was draußen vorgeht, so außerhalb von Silicon Valley. Ne? Dort ist das alles klar, ja, Meet und so weiter. Naja, das ist eine neue Scheiße, machen wir. Ne? Ist klar, Duo, nee, das ist ja nur für die Normalos, das geht gar nicht. Ja? Nein, nein, nein, nein. Also man hat den Bezug meiner Meinung nach verloren zu der reellen Nutzerschaft. Ja? Und deswegen klappt es nicht mehr. Mit solchen, oder klar, hat es noch nie geklappt mit solchen Chat-Systemen. Ja. Wenn Ingenieure für Ingenieure ein Chat-System entwerfen, egal ob Video oder Text-Chat, dann kann das nicht auf dem Markt Fuß fassen. Ja. Dann wird es vielleicht ein paar Bros ansprechen und die sind dann auch meistens total zufrieden mit ihrer Nische, ja, so unter dem Motto, so, ach, die Normalos, die DAOs, was die da nutzen, ach, das ist doch Quatsch, ne? Ich muss mich mit meiner E-Mail-Adresse anmelden können. Ah, nee, nee, nee, mit der Telefonnummer, das geht ja gar nicht. Ja, da brauche ich ja eine Telefonnummer dazu. Da muss ich ja übers Handy chatten. Da stellt euch mal das vor. Man muss über das Handy chatten. Das ist ja unfassbar, ne? Also, ihr merkt den sarkastischen Ton. Ich weiß, einige in der Community sehen das tatsächlich so und mögen das wirklich am Computer hier zu tippen statt am Smartphone. Aber ihr seid nicht die Zielgruppe von einem Messenger dann. Ja, das ist ganz klar, weil der unglaublich große Anteil der Nutzer der Welt hat nur einen einzigen Platz, wo sie chatten wollen. Und das ist das Smartphone. Ja, WhatsApp hat es die ganzen Jahre ohne hat es ganze Jahre vorausgesetzt mit dieser Telefonnummer und es hat ihm keinen Abbruch getan. Alle anderen erfolgreichen Chatsysteme das ebenfalls. Weil, und das muss man sich mal vor Augen führen, das Problem ist, dass der Nutzer Anmeldeprobleme hat. Das ist zu kompliziert für den 0815 Otto Normalnutzer. Der will den Messenger installieren. Und da muss der klappen, da muss der funktionieren, da muss man chatten, da muss man sehen, wer hat diesen Messenger auch, ja, und mit dem dann in Verbindung treten. So sieht das aus, so ist es. Und wenn das nicht klappt, war's das. Wenn man die E-Mail-Adresse von jemand braucht, ist es schon vorbei. Das klappt so nicht. Ich sehe es auch, ja, in allen alternativen Systemen, wo das so sein muss, wenn ich normalen Nutzern vorschlage, ja, melde ich dort einfach mit deiner E-Mail-Adresse und Passwort an. Das sagen die ja, wie E-Mail-Adresse und Passwort? Da brauche ich ja ein Passwort. Sag ich, ja, das musst du aber nur einmal eingeben. Ja, aber warum soll ich es dann machen? Ne? Und so weiter. Also die Diskussionen gehen dann ins Endlose. Und manchmal kommen sogar solche Sachen, so wie, ja, und wenn ich dann die E-Mail-Adresse wechsle, Dann sage ich, ja, wenn du die Telefonnummer wechselst, die habe ich schon seit 20 Jahren, die nehme ich immer mit. So, oh Gott. Okay. Wow. Ne? 20 Jahren. Tja. Gibt's tatsächlich. Kennt ihr noch Leute mit der alten D-Netz-Nummer von damals, 99, 1999? Ich kenne da noch jemanden. Ich kenne da noch jemanden. Ja, so ist es. Aber was ich damit sagen will, ist eben, es ist nicht einfach genug, wenn man was anderes machen muss. Und selbst so super sichere Messenger wie Signal nutzen das einfach. Ja? Das geht nicht anders. Das ist ein Sicherheitsmerkmal übrigens auch. Ja? Wenn die quasi die Telefonnummer auch die Authentifikation ist. Ja? Gut, da könnte man viel drüber reden noch. Fakt ist, Google will wieder mal der einzige Messaging-Service oder einzige Video-Service von Google, der einigermaßen beliebt ist, einstampfen, ja, und tatsächlich Meet jetzt zum Standard machen. Bestenfalls werden die zwei Dienste zusammengelegt, sodass Duo-Nutzer, und das habe ich ja bei Allo damals auch gesagt, ja, das hätte geklappt, aber sie haben es nicht gemacht. Hoffen wir, dass es hier jedenfalls machen, ja, sodass quasi die Leute, die die Duo-App installiert haben, per Update eine neue App bekommen, also quasi aus der Duo-App wird die Meet-App. Das ist schon mal passiert, schon mehrmals passiert übrigens. G-Talk zu Hangouts ist das passiert beispielsweise. Dann hat man ein Update gemacht und auf einmal wurde aus G-Talk Hangouts. Ja? So. Das hätten die mit Google sollen machen, Entschuldigung, mit Allo sollen machen. Ja, also jeder, der Hangouts installiert hätte, Update und das ist dann Allo. Fertig. Haben sie nicht gemacht. Wenn sie das wieder nicht machen mit Duo, was das mit Videotelefonie bei Google? Definitiv. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da überhaupt noch so lange damit beschäftigt habe. So lange darüber rumgequatscht, über die Inkompetenz, ja, von Google hinsichtlich Chatdiensten. Das ist unfassbar. Kannst nicht begreifen, sowas. Naja. So, jetzt ist die Bombe geplatzt bei Huawei. Smartphones mit Harmony OS werden kommen und zwar bald. Ja, jetzt ist es doch wieder draußen. Ja, es hat ja schon geheißen, ne? Harmony ist doch nicht für Smartphones. Dann hieß es doch, Harmony wird kommen. Dann hieß es nein, nein, das stimmt nicht, das kommt doch nicht innerhalb vom Unternehmen. Also, das war ein Hin und Her, aber jetzt ist es gesichert. Es werden jetzt demnächst Smartphones rauskommen mit Harmony OS drauf. Und warum auch nicht? Denn es ist so gut wie sicher. Huawei wird nicht mehr Google Android nutzen können in absehbarer Zeit. Da braucht man sich gar nicht dran zu klammern. Jetzt muss was Eigenes her und das Eigene heißt dann in letztendlicher Konsequenz Harmony OS. Und was ist das? Das ist ein Stock Android. Also die Open-Source-Variante von Android mit eigenen Diensten und Services aufgepimpt. Im Prinzip ist das schon vorhanden. Ja? Das ist einfach das, was man momentan bekommt bei neuen Huawei und Honor-Geräten. Ja? Das ist das Open-Source-Paket plus Huawei-Services, Huawei-Mobile-Services und Huawei-App-Gallery und so weiter. Ja? Genau das ist eigentlich Harmony OS, nur bekommt es jetzt den Namen. Die Abspaltung wird damit komplett von Google, ja, Harmony OS. Und vermutlich, da gehe ich einfach mal davon aus, dass es eben auch noch ein anderes Design bekommt, ein leicht anderes Design, ja. Und damit sind die Weichen quasi gestellt für die nächsten Jahre. Und das ist meiner Meinung nach ein richtiges Zeichen, wenn es nicht schon zu lange gedauert hat. Also ich hätte mir das schon in einem frühen Stadium gewünscht, dass Huawei hingeht und sagt, okay, hier, ne, Harmony OS, das ist unser Ziel, darauf arbeiten wir hin und das machen wir zu unserem Standardsystem und fertig. Dieses Hin und Her zwischen den einzelnen Vorgesetzten bei Huawei habe ich wirklich sehr befremdlich gefunden. Der eine sagt so, der andere sagt so, wirklich in der Vorstandetage. Das hat schon ein paar Fragezeichen über meinem Kopf hier eröffnet. Na? Aber Quests könntet ihr keine bei mir abholen. Aber das ist eben jetzt hier meine Aussage. Harmony OS wird kommen auf Smartphones. Demnächst. Tja, muss es auch, ja. Denn hier ist noch was anderes passiert, ja. Und zwar, jetzt komme ich nämlich auch zu dem Thema, warum ich diese Folge vom Uncast jetzt erst recht V2 genannt habe. Also erstmal gab es schon eine, jetzt erst recht. Ja, und jetzt erst recht Huawei. Ja, denn ihr könnt euch ja noch so erinnern vielleicht, die temporären Lizenzen, die wurden ja immer weiter verlängert, ja, so dass man irgendwie schon gar nicht mehr daran gedacht hat, dass das nur eine Zwischenlösung ist. Ja. Ja, und jetzt ist die ausgelaufen. Fertig. Die wurden nicht mehr verlängert, Leute. Das heißt, Huawei hat keinen Zugriff mehr auf Android-Updates. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen wird. Ja, es waren ja noch einige Updates angekündigt für EMUI bzw. Magic UI. Die waren ja schon angekündigt, teilweise sogar schon in der Beta-Version im Ausliefern. Aber das geht jetzt nicht mehr. Google darf keine Updates mehr ausliefern, weil sie keine Lizenz mehr zu haben. Die dürfen das nicht mehr machen. Ende Gelände. Das heißt, es darf jetzt keine Updates mehr verbreitet werden. Ihr könnt keine Updates mehr bekommen für eure bestehenden Geräte, die noch mit den Google Mobile Services laufen. Weil da werden ja die Updates von Google gemacht. So. Das führt natürlich erstmal zu einem Problem. Steht jetzt im Raum, was passiert jetzt mit den Geräten, bei denen angekündigt wurde, dass sie eigentlich geupdatet werden sollen. Wird Huawei sich hier erbarmen und zumindest die Möglichkeit den Leuten eröffnen, das freie System, also das Huawei-System zu installieren, auch wenn das jetzt noch nicht Harmony OS sein wird, sondern eben noch das ganz normale Open Source, das was jetzt eben neu ausgeliefert wird bei den neuen Smartphones von Huawei und Honor. Wird das möglich sein, dass ich dann zum Beispiel hier mein Honor View 20 sagen kann, okay, ja, FU Google, ja, FU USA, ich schmeiß das jetzt runter und update das jetzt mit dem neuen System von Huawei, mit den Huawei Mobile Services und fertig. Oder bleibe ich damit jetzt allein? Ohne Sicherheitsupdates, ja, und noch mit einer anderen Konsequenz. Ich meine, wenn jetzt das neue System installiert werden würde, HMS, wäre das ebenfalls so, dass ich zum Beispiel natürlich die sowas wie PayPal-Apps oder verschiedene Bank-Apps, ja, nicht mehr nutzen könnte, außer die Bank hat zum Beispiel in der Huawei App Gallery auch ein Angebot sozusagen oder auch per Sideloading, ja, ist aber eher selten. Normalerweise sind da diese Sicherheitsabfragen, wie heißt es nochmal, irgendwas mit Trusted Plattform oder sowas ist das. Also das ist so eine Sicherheitsplattform, ja, Safety Net Certification, so genau, Safety Net, genau. Und Telefone, die keine Safety Net Zertifikation haben, bei denen läuft zum Beispiel Google Pay nicht mehr. Aber Smartphones, die keine Updates mehr bekommen, beziehungsweise den Status haben, nicht mehr bekommen dürfen, die werden auch nicht mehr die Zertifizierung von Safety Net bekommen. Und damit würde Google Pay aufhören zu funktionieren. Also ich habe vor ein paar Tagen das noch genutzt. 13. ist es übrigens abgelaufen, diese temporäre Verlängerung. Ja, und seit 13. ist der Ban voll in Kraft gegen Huawei und damit eben auch hier diese Update-Sperre, Update-Blockade sozusagen, wenn man will, durch die USA. Es ist ehrlich gesagt, ich möchte das nochmal deutlich sagen, es ist nicht Huawei Schuld, es ist nicht Honor's Schuld, dass es keine Updates mehr gibt, es ist die Schuld der USA, die der eigenen, also quasi der eigenen Firma Google verbietet sozusagen, Updates zu ermöglichen, ja, mit Huawei zusammenzuarbeiten. Von daher ist natürlich für mich das auch kein Argument gegen Huawei oder gegen Honor, ganz im Gegenteil, das ist so sogar für, ja, jetzt erst recht, ja, USA, ja, jetzt werde ich das erst recht machen, und hier auf die würde dann auf die Google Services verzichten, falls eben so eine so ein Update kommt. Ohne Safety Net kann man eh nur noch beschränkt zugreifen. Also von daher bestehende Nutzer werden jetzt ein kleines Problem haben, ja, durchaus, denn wer zum Beispiel Google Pay nutzen möchte auf einem Huawei-Gerät, auch wenn das schon älteren Datums ist, der wird dann eben Schwierigkeiten bekommen, möglicherweise das nicht mehr nutzen können. Das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen, was da dann passiert. Ja. Aber gut, wenn ich PayPal über das Handy nicht mehr nutzen kann, dann werde ich eben nicht mehr PayPal nutzen. Das ist wieder eine amerikanische Firma, die dann weniger Einnahmen macht, ne? Ganz klar. Und ja, was wird es noch betreffen? Wie gesagt, die Banking-Apps eventuell und eventuell einige Spiele, die eben diese Safety-Net-Abfrage auch nutzen. Also es gibt auch ein paar andere Apps, die sie nutzen, wobei das relativ selten ist, muss man auch sagen. Außer es sind eben Pay-Apps. Ja, ganz getrennt ist man natürlich nicht. Man kann ja den Browser weiterhin nutzen, das geht, kein Problem. Also jede Firma, die über den Browser die Dienste anbietet, die könnte man dann auch nutzen, nur ist es halt relativ umständlich. Ja, hat sich eben bei vielen Sachen in der App gewöhnt, zum Beispiel die PayPal-App. Also wenn ich die PayPal-App nicht mehr nutzen kann auf dem Smartphone, dann dann weiß ich auch nicht mehr genau. Ja. Also dann werde ich das einfach automatisch weniger nutzen, dann werde ich das nur noch bei Bestellungen nutzen, die ich eben am Computer mache. Ja. Und ansonsten werde ich dann halt auch, ich bin so konsequent, ja. Bei AliExpress kann man oftmals auch Alipay benutzen, ja, wobei ich da sowieso meine Kreditkarten habe, ist egal. Dann werde ich eben solche Dienste nutzen. Ich habe absolut gute Erfahrungen gemacht mit dem chinesischen PayPal Alipay. Ja, wunderbar, absolut vertrauenswürdig, super Sache. Ja. Naja, okay, gut. Wie auch immer, das könnte jetzt in nächster Zeit auf euch zukommen. Tja, nützt nichts mehr, sich groß drüber aufzuregen, weil man eben da nichts groß machen kann. Man muss positiv in die Zukunft schauen und sagen, ne, FU USA, und dann eben zum Beispiel auch mal gucken, was bringt Huawei und Honor raus demnächst. In Europa wird es zum Beispiel das Huawei Mate 40 Lite E, Huawei P40 Smart soll 2021 kommen, genau wie das Smart Pro. Huawei Y9A, Y7A und ein mysteriöses Huawei XXX, das heißt also, man weiß den Namen noch nicht. Ja. Ich hoffe ja, dass es noch das Huawei Mate 40 Pro ist, weil das war eine kleine, ein kleiner Dämpfer, wenn auf dieser Liste nur das Mate 40 Lite E steht, dann sehe ich schwarz, dann wird es vielleicht heißen, dass wir in Europa die großen Modelle gar nicht erst bekommen, sondern nur dieses Lite-Modell. Und das wäre natürlich sehr, sehr schlimm, weil Lite-Modelle kaufe ich grundsätzlich nicht. Ja, ich will keine abgespeckten Dinger haben, sondern ich will die Creme de la Creme haben. Ganz einfach. Und das natürlich noch zum guten Preis. Gut. Bei Honor ist dann ein Honor Hunter V700, wobei das könnte auch ein Laptop oder ein Gaming-Device sein. Honor MagicBook Pro wird in Europa offiziell verkauft werden, natürlich. Honor 10C und dann sind zwei unbekannte Honor-Geräte. Ich hoffe doch sehr, dass da ein View 30 bzw. Ein View 40 dabei sein wird. Ein Honor View 40, weil das entspricht normalerweise immer diesen Mate-Geräten in der normalen Ausführung. Das heißt, nicht dem Mate Pro, aber immerhin dem Mate 40 dann. Ja? Nur, dass das noch günstiger ist und eben unter dem Honor-Label verkauft wird. Und das wäre dann eine interessante Sache. Aber wie gesagt, da kann man noch nicht viel dazu sagen, weil eben da der Name nicht publik gemacht wurde bisher. Nun gut, warten wir mal ab, was da dann zutrifft von diesen Sachen. Ich bin jedenfalls bedient für diese Woche, was das betrifft. Aber naja, gut, okay. Ihr kennt ja mein Motto, ne? UA go, USA no. Jetzt mal zu Community und da hatte der Alexander nämlich hier mir was geschickt. Ein Xiaomi TV, ja. Ryu, das ist ein TV für dich, futuristisch Design und nur Full HD. Ja, ja, stimmt. Weil ich bin da ja skeptisch gegenüber dem 4K. Wegen der Latenzzeiten, ne? Und ja, deswegen sehe ich das hier ein bisschen anders natürlich. Ja gut, es ist Xiaomi TV, ist halt auch eine Sache. Ich könnte mich schon dafür begeistern, aber nur, wenn ich ein TV brauche. Ja, also die TV-Geräte sind für mich halt ein Monitor. Ja, und ich kaufe mir einen Monitor einfach so, ein neuer Monitor, wenn der alte noch funktioniert. Ja. Von daher, ja, würde ich das jetzt so einfach nicht machen. Aber interessant auf jeden Fall. Ne? Das wäre sicherlich, vor allem ein OLED-Fernseher, ja, also das würde mich natürlich schon sehr, sehr reizen, ganz klar. Ne? Dann ebenfalls von Alexander, schreibt er, man kann inzwischen Musik zu YouTube Music hochladen. Es gibt auch eine Funktion, die gesamte Musik von Google Play Music zu YouTube Music zu übertragen. Ja, jetzt weiß ich nicht genau. Also bei dem ersten Bereich bin ich eigentlich sicher, dass du mich richtig verstanden hast. Tatsächlich geht es um diese 20.000 Songs oder wie viel man auch immer jetzt da zuletzt hochladen konnte von Google Play Music, die dann eben übernommen werden sollen, beziehungsweise wie viel Speicher bietet dann YouTube Music an? Kann ich dort hochladen? Ne? Das ist halt die Frage gewesen. Jetzt sagst du, okay, das geht, kann man machen. Aber da bleiben Fragen offen. Wie viel Speicher hat man zur Verfügung? Kann man neue Musik hochladen oder kann man nur die alte importieren? Und mit Musik importieren meine ich jetzt eben auch nicht die Playlisten. Die Playlisten sind, ja, mir persönlich jetzt mal egal. Ne? Ich meine nicht die Playlisten, sondern faktisch die richtige Musikdatei. Ja? Denn das ging ja bei Google Play Music, dass man dort seine eigenen gerippten Musikstücke, ja, hochladen konnte und sich dann das über die Cloud anhören konnte. Ja? Über Google Play Music. Und das ist ja etwas, was bei YouTube Music so einfach nicht möglich ist. Klar, man könnte das als Musikvideo hochladen und dann eventuell einen Copyright Strike bekommen. Aber ja, aber wo kann man das machen? Wie kann man das machen? Wie viel Speicher steht zur Verfügung? Kann man neue Musik hochladen oder kann man nur die alte aus Google Play Music importieren auf die neue? Wie gesagt, Playlisten meine ich damit nicht, sondern echte Musikdateien. Ja, genau. Gut, dann komme ich auch jetzt zur App der Woche. Ist diesmal ein Spiel und ihr werdet es kaum glauben. Momentan sind ja ganz groß im Kommen diese Match Games, ja, also immer, wo man dann verschiedene Sachen so zusammenfügen muss. Ihr wisst, und dann bekommt man da was. Es gibt jetzt zwei neue Arten. Ich habe übrigens auch schon einen Kandidaten für nächste Woche, aber jetzt bleibe ich erstmal bei dem hier. Und zwar, bei Manchington Mansion muss man hier auch solche Puzzles lösen, um dann beispielsweise Sterne zu bekommen, mit denen man dann die Inneneinrichtung einer heruntergekommenen Villa reparieren kann. Ja. Das geht von wirklich anspruchsvoll bis zu grotesk. Ja, das Ganze. Ich habe jedenfalls so gelacht, als ich den Trailer gesehen habe, ja, mit dieser überlaufenden Toilette und wie die Protagonistin dann probiert, die Toilette zu flicken, ja, mit diesen Matchgames. Das fand ich so absurd lustig, ja, dass ich mir das Spiel mal angeguckt habe und tatsächlich, es ist wirklich geeignet für Zeit totzuschlagen. Also, jetzt hier eine große Bewertung über Grafik und sowas zu machen, weiß ich nicht, ob das... Es sieht gut aus, ja, aber es ist jetzt kein grafisches Highlight. Aber es ist wirklich gut geeignet, um ein bisschen Zeit totzuschlagen. Das muss man wirklich sagen. Macht Spaß, zumindest am Anfang, ja. Das große Ding werden hier natürlich die In-App-Purchases sein, ganz klar. Und da gibt es sicherlich Probleme auch. Ich kenne das auch von Spielen wie beispielsweise Raven Hill, ja, wo es dann wirklich nur noch schnell weitergeht, wenn man auch Geld ausgibt. Ja. Man kann weiterspielen kostenlos, aber ob das dann langfristig gesehen Spaß macht, es steht wieder auf dem anderen Schild, aber ja, Raven Hill hat es zum Beispiel bei mir jahrelang auf dem Smartphone ausgehalten jetzt, ja, und ich habe, ich glaube, stolz drauf, ja, noch nie einen Cent für Raven Hill ausgegeben. Ja, genau. Und spielt es immer noch. Ja. Aber halt auf niedrigem Niveau, das heißt, so richtig nach vorne kommt man nicht, es geht aber. Und so ähnlich wird es auch hier wohl mit dem Manchington Mansion sein. Die Langzeitmotivation, da kann ich zwar jetzt noch nichts dazu sagen, aber momentan finde ich es richtig gut. Ich lache mich da immer wieder kaputt hinsichtlich dieser Sachen, wo man da machen muss. Ja. Und diese Villa dann eben auch wieder neu aufzubauen, zu renovieren und auch einzurichten. So ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten hat man da auch. Man kann also auswählen zwischen verschiedenen Designs, ja, und kann dann eben das Ganze wieder ändern. Ja, find's schön. Leichte, flockige, kurzweilige App, nix Anspruchsvolles, sage ich mal, aber Spaß macht's auf jeden Fall. Manchington Mansion im Play Store, kostenlos zum Download. Könnt ihr euch mal reinziehen. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr, genau wie einige Links zu den behandelnden Themen, in den Shownotes. Die wiederum könnt ihr in eurem Podcast-Player finden. Irgendwo muss es dann eine Funktion geben, um den Begleittext aufzurufen. Dort findet ihr dann die entsprechenden Links. Ja, nichts weiter zu sagen, oder? Nee, ich werde die Woche mal gucken, was jetzt los ist mit den Updates hier von den Honor- und Huawei-Geräten. Aber ansonsten, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. and volumes. Rubble Pet World.